amor. Aber ist mir schon klar, dass das Leben nicht so weitergeht, wie es ist. Ich früh begreifen lern, dass ich sie halten soll. Drum bin ich rot geworden, denn rot sein, das ist schön. Mit der roten Sonne im roten Glas können wir nicht untergehen. Ach, ich noch nicht. Wir haben dich über die gesehen. Für mich ist diese Welt erst. Wenn die Bosse am Fließband stehen, drum bin ich rot geworden, denn rot sein, das ist schön. Mit der roten Sonne im roten Herz können wir nicht runtergehen. Wenn Minister Genscher, wenn Minister Genscher auf Arbeitssuche geht, sein Bullen packt dazu, dann hat nach ach so langer Zeit meine arme Seele Ruhe. Drum bin ich rot geworden. Ich brauche das jetzt nochmal. Sein Bullen macht dazu, ja, dann hat nach ach so langer Zeit meine harte Seele Ruhe. Und wenn ich rot geworden, wenn rot sein, das ist schön. Mit der roten Sonne im roten Herz können wir nicht untergehen. Und der Blut, der geht zum Brunnen, bis das es endlich kracht. Und das Volk, das keine Stimme hat, das kämpft um seine Macht. Drum bin ich schon geboren, denn rot sein, das ist schön. Mit der roten Sonne im roten Herz können wir nicht untergehen. Drum bin ich rot geboren, denn rot sein, das ist schön. Mit der roten Sonne im roten Herz. Überall und in der Fabrik. Und was sie uns gestohlen haben, das holen wir uns zurück.